Zum 9. Jahrestag der Veröffentlichung der historischen Deklaration vom 4. Oktober und zum 36. Jahrestag der Unterbreitung des Vorschlages zur Gründung der Demokratischen Konföderativen Republik Goryeo besichtigten am 6. Oktober die Mitarbeiter für die Kultur und Freundschaft der ausländischen Botschaften in der TVÖAK das Denkmal der drei Katas für die Vereinigung des Vaterlandes. Sie besuchten auch das Haus der Heiligenstätte des Taekwondo und sahen sich den Musterauftritt der Taekwondo-Sportler an.